Da lesen wir hier von dem Ritter Kokosnuss und dem geheimnisvollen Tempel das fünfte Kapitel. Und das heißt Bart der Bergzwerg. Von Bergzwergen hat Kokosnuss schon einmal gehört. Sie leben in den Himmelskratzern und sind sehr scheu. Dabei bekommt man sie nur selten zu Gesicht. Dieser hier, denkt Kokosnuss, sieht genauso aus, wie man sich einen Zwerg vorstellt. Klein, mit einem langen Bart und einer Zipfelmütze. Bestimmt ist er uralt. Der Zwerg schwingt einen langen Stab und ruft, kommt herauf. Aber, sagt Kokosnuss, sollen wir vorher nicht den Donnergott fragen? Vielleicht möchte er nicht, dass wir heraufkommen. Der Zwerg grinst und sagt, der hat nichts dagegen. Die Freunde steigen langsam die Treppe hinauf. Immer wieder schauen sie auf den Donnergott, doch dieser bewegt sich nicht. Seine Augen flackern noch immer, aber als die Freunde oben ankommen, wendet er nicht einmal seinen Kopf. Habt keine Angst, sagt der Zwerg, klopft mit dem Stab an den Donnergott und kichert. Hihihi, der ist aus Stein, hihihi. Aus Stein? Wiederholt Kokosnuss verblüfft. Aber, stottert Orakelchen, der hat doch Feuer gespieden. Das war ich, hihihi, sagt der Zwerg, mit der Feuerspuckmaschine, um ungebetene Gäste zu verscheuchen. Jetzt erkennen die vier, dass der Donnergott tatsächlich aus Stein gemeißelt ist. In seinem hohlen Kopf steht eine Schale, in der ein Feuer flackert. Dahinter ist eine Riesenspritze aufgebaut. Der Zwerg schiebt den Kolben der Spritze nach vorne, die Flüssigkeit, die herauszischt, entzündet sich an den Flammen und schießt als Feuerstrahl aus dem Mund des Donnergottes. Ui, rufen die Freunde. Spiritus, sagt der Zwerg stolz. Die Konstruktion ist meine Erfindung. Und der Donner? Fragt Mathilda. Und die tiefe Stimme? Fragt Orakelchen. Hihihi, kichert der Zwerg, holt ein dünnes Blech hervor und wedelt damit vor einem großen, trichterförmigen Sprachrohr. Ein ohrenbetäubender Donner erfüllt die Halle. Dann ruft der Zwerg in das Sprachrohr hinein, »Ich bin der fürchterliche Donnergott!« Die Freunde weichen erschrocken zurück, der Zwerg lässt das Sprachrohr sinken und sagt, »Klingt schön gruselig, oder? Hab ich auch erfunden.« »Oh, und warum?« fragt Kokosnuss. »Dieser Tempel«, erklärt der Zwerg, »gehörte dem König der Maya. Vor vielen hundert Jahren hat der König mich persönlich beauftragt, den Tempel zu beschützen.« Der steinerne Donnergott soll mir dabei helfen. Und wie ihr seht, funktioniert es. Die Maya-Könige, sagt Mathilda, gibt es doch nicht mehr. Weiß ich, brummt der Zwerg. Aber irgendwer muss die Butze sauber halten. Vielleicht taucht irgendwann nochmal ein Maya auf und dann soll alles picobello sein. Ich bin übrigens Bart, der Bergzwerg. Und wer seid ihr? Ich bin Kokosnuss, sagt Kokosnuss. Und das sind Mathilda, Oskar und Orakelchen. Wir kommen vom Rat der Drachen und suchen den Kalender der Maya, weil wir etwas nachschauen wollen. Nun, dann folgt mir, sagt der Zwerg. Er führt die Freunde in einen Raum, in dessen Boden eine große, runde, steinerne Platte eingelassen ist. In die Platte sind unzählige Bilder eingemeißelt. Als Orakelchen seine Fackel darüber hält, leuchten seine Augen und er flüstert, der Kalender der Maya. Er setzt seine Brille auf, holt einen Papierblock und einen Bleistift aus seinem Mantel und beugt sich über die steinernen Bilder. Kokosnuss und Mathilda blicken ihm neugierig über die Schulter. »Das soll ein Kalender sein?« fragt Mathilda. »Ich sehe gar keine Zahlen.« »Die Maya«, erklärt Orakelchen, »hatten ihre eigene Bildsprache. Sie kannten sich mit den Sternen aus wie niemand sonst und alle bedeutenden Ereignisse im Universum, ob in der Vergangenheit oder in der Zukunft, haben sie in ihrem Kalender eingetragen. Man muss die Eintragung nur lesen können. Kokosnuss betrachtet Orakelchen. Er ist zwar etwas ängstlich, aber er ist ein sehr guter Forscher. Also, sagt Oskar, ich esse jetzt erstmal was. Der Fressdrachenjunge sucht sich eine gemütliche Ecke und holt seine Käsestullen aus der Tasche. Dass du jetzt essen kannst, sagt Mathilda, wo doch Orakelchen gerade herausfindet, ob am Freitag die Welt untergeht. Na und? Sagt Oskar, essen muss ich doch trotzdem. Der kleine Fressdrache ist mir sehr sympathisch, sagt Bart der Zwerg und packt eine Zwergenstulle aus. So mümmeln Oskar und Bart genüsslich ihre belegten Brote, während Orakelchen den steinernen Kalender studiert. Der kleine Gelehrte rennt eine ganze Weile über die Bilder, zeichnet Kreise, Punkte und Linien in seinen Block, setzt Notizen daneben, zieht am Ende energisch einen dicken Strich und ruft so. Was heißt das? Geht die Welt unter? Fragen Kokosnuss und Mathilda aufgeregt. Bestimmt wird die Welt einmal untergehen, antwortet Orakelchen, aber ganz sicher nicht am nächsten Freitag. Kokosnuss und Mathilda fällt ein Stein vom Herzen. Das hab ich mir doch gleich gedacht, sagt das Stachelschwein. Prima, ruft Oskar, da schmeckt mir die Stulle noch mal so gut. Aber etwas anderes wird geschehen, sagt Orakelchen. Am Freitag gibt es eine Sonnenfinsternis. Genauer gesagt, eine totale Sonnenfinsternis. Das passiert nur sehr, sehr selten, wenn überhaupt. Wow, murmelt Kokosnuss. Hammer, Putz und Quetschkommode, ruft Oskar. Und was ist eigentlich eine Sonnenfinsternis? Orakelchen zeichnet auf, wie es zu einer Sonnenfinsternis kommt. Der Mond dreht sich um die Erde. Und wenn der Mond genau zwischen der Erde und der Sonne steht, dann gibt es einen Ort auf der Erde, wo für kurze Zeit die Sonne nicht zu sehen ist. Mitten am Tage, weil der Mond sie verdeckt. Und am Freitag, sagt Mathilda, ist dieser Ort die Dracheninsel? Das muss sofort der Drachenrat wissen, ruft Kokosnuss. Und ich werde meinem Volk berichten, sagte Bart. Der Zwerg springt die Treppe hinab und rennt so schnell zum Ausgang des Tempels, dass die Freunde Mühe haben, ihm zu folgen. Warte, ruft Kokosnuss, da steht jemand draußen vor der Tür, nicht, dass du dich erschrickst. Doch Bart hat den Ausgang bereits erreicht. Kokosnuss will gerade zum Flug ansetzen, da hört er erst einen kurzen Zwergenschrei und dann einen langen Drachenschrei. Das war Knödel, ruft Mathilda. Hoffentlich hat der Bart nicht aus Versehen aufgefressen, sagt Oskar. Doch als sie draußen ankommen, steht Bart quicklebendig neben dem Eingang und blickt zum Ende der Treppe hinab. Unten auf der Lichtung liegt Trödelknödel. Gehört er zu euch? Fragt Bart. Er hat uns hergebracht, sagt Mathilda. Und eigentlich, sagt Oskar, soll er uns beschützen. Knödel, ruft Mathilda. Hast du dich verletzt? Mühsam öffnet Knödel die Augen und brummt. Alles in Butter. Das ist ja ein lustiger Geselle, kichert Bart. Der Zwerg holt einen Schlüssel hervor und schließt die Tempeltür zu. Feierabend. Hat mich gefreut, eure Bekanntschaft zu machen. Jetzt muss ich meinen Leuten von der Sonnenfinsternis berichten. Mit diesen Worten klettert der Zwerg an der steinernen Maske hinauf und ist im Nu hinter dem Tempel verschwunden. Die anderen aber eilen hinunter zu Knödel. Der große Rüsseldrache ist inzwischen aufgestanden, klopft sich den Staub vom Körper, spannt seine Flügel und sagt, Mano, ich habe die ganze Zeit auf den Donnergott gewartet und dann kommt so ein Zwerg aus dem Tempel. War das ein Schreck? Und dann habe ich das Gleichgewicht verloren und holter die Polter, purzel die Plumps, lieg ich schon unten. Dafür haben wir eine gute Nachricht, sagt Kokosnuss. Ich wusste es, ruft Knödel, ich hatte recht, die Welt geht unter. Knödel, ruft Mathilda streng, die gute Nachricht ist nicht, dass die Welt nicht untergeht. Die gute Nachricht ist, dass die Welt nicht untergeht. Nicht, wiederholt Knödel enttäuscht, aber es steht doch auf dem alten Papyrus. Auch die Wissenschaftler der Antike können sich irren, sagt Orakelchen. Knödel lässt die Schultern hängen und brummt, ich hatte mich so auf den Weltuntergang eingestellt und jetzt kommt er gar nicht. Dafür, sagt Kokosnuss, kommt etwas anderes. Die Freunde erzählen dem Rüsseldrachen, was sich im Inneren des Tempels zugetragen und was Orakelchen mit Hilfe des Maya-Kalenders herausgefunden hat. Eine Sonnenfinsternis, sagt Knödel staunend. Ganz sicher? Ganz sicher, sagt Orakelchen. Na, das war jetzt ein langes fünftes Kapitel.